Aus Anlass des 14. Jahrestages des historischen Besuchs von Genossen Kim Jong-il im Fernosten der Russischen Föderation und des 5. Jahrestages seines Besuchs in Sibirien und Fernosten wurde im Handelszentrum Igunat in Wladiwostok eine Gedenktafel angebracht. Am 18. August wurde sie vor Ort feierlich enthüllt. An der Veranstaltung beteiligten sich die Persönlichkeiten des Handelszentrums Igunat, einschließlich des Stellvertreters des Generaldirektors, die Massen und die Mitarbeiter der DVK-Vertretung in Wladiwostok.